Pflanzen, die die Welt eroberten. Stell dir mal vor, du hättest unseren Planeten in der Zeit vor der landwirtschaftlichen Revolution aus dem All betrachtet. Dann hättest du kleine Menschengruppen über die Hügel und durch die Wälder ziehen sehen. Auch vereinzelte Weizen- und Reisbüschel hättest du erspäht. Nach der landwirtschaftlichen Revolution hättest du etwas völlig anderes gesehen. Weizen und Reis bedeckten ganze Regionen. Und dazwischen wuselten Millionen Menschen, die von morgens bis abends säten, wässerten und ihre Anpflanzungen vor Gefahren schützten. Als die Menschen mit der Landwirtschaft begannen, hielten sie sich für ziemlich schlau und dachten, sie könnten dumme Pflänzchen wie Weizen und Reis im Handumdrehen unter ihre Kontrolle bringen. Aber ganz so schlau waren sie wohl doch nicht. Denn am Ende war es genau umgekehrt. Die Pflanzen hatten die Menschen unter ihrer Kontrolle. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum die Menschen das zuließen. Ganz einfach, weil sie es nicht merkten. Es dauerte nämlich sehr lange, bis aus den Jägern und Sammlern Bauern wurden. Das passierte nicht ruckzuck innerhalb eines Jahres, nicht einmal innerhalb von 50 Jahren. Wahrscheinlich hat es eher 5000 Jahre gedauert. Die Leute haben es nicht gemerkt, weil jede Generation fast genauso lebte wie die davor. Nur alle 100 oder 1000 Jahre gab es mal eine kleine Veränderung, wenn jemand einen Geistesblitz hatte, wie man ein Problem lösen oder die Arbeit vereinfachen könnte. Zum Beispiel mit Hilfe einer Hacke oder eines Bewässerungsgrabens. Aber niemand konnte sich vorstellen, dass das simple Bohren von Löchern in den Ackerboden irgendwann zu Löchern in den Zähnen, zu Mauern rund um die Städte und zu Sorgen in den Köpfen der Menschen führen würde.